Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Teddybär, erster Teil. Frau Glauser wohnte an der Bärengasse. Der große Regen hatte riesige Pfützen gebildet, sodass der direkte Zugang zu dem Haus nur mit Gummistiefeln möglich war. Mit meinen Halbschuhen wählte ich den Umweg über den Garten und landete prompt in einem Hundekot. Frau Glauser rümpfte die Nase, als ich ihre Küche betrat. Schrecklich, dieses Wetter. Seit 25 Stunden regnet es jetzt schon. Dagegen kann ich leider auch nichts machen. Da oben scheinen die Schleusenwärter alle Luken geöffnet zu haben. Ich habe überhaupt keine Lust, nach draußen zu gehen. Soll ich etwa für Sie einkaufen? Solche Aufträge mag ich nicht. Sie sollen mir einen Teddybär besorgen. Danke, aber ich ertrinke lieber in Ihrem Garten. Sie sollen den Teddy nicht kaufen, sondern nach ihm suchen. Er wurde mir gestohlen. Das klingt schon besser. Bei mir wurde vor 2 Tagen eingebrochen. Zuerst dachte ich hätte Glück gehabt. Dann entdeckte ich, dass Mowgli fehlte. Mowgli ist der Teddybär? Der neueste aus meiner Sammlung. Ich besitze 123 Teddybären. Mowgli stammt aus dem Jahre 1972. Ein sehr seltenes Exemplar. Leider ist er nicht mehr im besten Zustand. Musste man ihm die Hüftgelenke operieren? Ach, Sie wissen gar nicht, wie sehr mich dieser Verlust belastet. Ich kann kein Auge zutun, und das bei diesem Wetter. Vielleicht ist Mowgli schwimmen gegangen. Er wurde gestohlen, und ich weiß auch von wem. Wunderbar. Geben Sie mir die Adresse, und ich mache mich auf den Weg. Mowgli hat einen ganz besonderen Geruch. Das ist nicht Mowgli, das ist Hundekot. Tatsächlich? Irgendwie riecht Mowgli auch so. Etwas dezenter, aber ähnlich. Das kann ja heiter werden. Nein, die Prognosen sind eindeutig. Es wird weiter regnen. Schon gut, schon gut. Wem verdächtigen Sie? James Häfliger. Klingt abenteuerlich. Er geht von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung und er kauft altes Gerümpel, alles, was man nicht mehr benötigt. Zum Beispiel stinkende Teddybären. Seltene Teddybären. Häfliger hat wahrscheinlich zu spät realisiert, dass Mowgli mindestens 10-mal so wertvoll ist, wie das, was er für ihn verlangte. Bringen Sie mir Mowgli zurück und ich werde Sie fürstlich entlohnen. Da wir in keiner Monarchie leben, kann das Wort fürstlich alles Mögliche bedeuten. Ich fragte Frau Glauser nach ihren fürstlichen Vorstellungen und stellte ernüchtert fest, dass sie mir ein Honorar in Aussicht stellte, das ich normalerweise nur bei gutem Wetter akzeptierte. Da ich bereits durchnässt war, nahm ich den Auftrag trotzdem an. Er führte mich in einen mit Gerümpel vollgestopften Laden. Ich kann Ihnen alles besorgen. Auch besseres Wetter. Ja, wie wär's mit einer Höhensonne? Stammt aus dem Jahre 1983. Damals kannte man den Hautkrebs noch nicht. Absolut tödlich, aber wenn Sie Ihr Gesicht nicht länger als eine Minute bräunen, durchaus empfehlenswert. Danke, aber ich suche Teddybären. Das gibt's doch nicht. Monatelang will kein Mensch einen Teddybär von mir und jetzt kommen alle. Wer sind alle? Zum Beispiel eine Frau, die Teddys sammelt. Eine Verrückte, hat ein ganzes Zimmer voll davon. Sie haben mir einen Teddy verkauft? Ja, alt und hässlich und in einem miserablen Zustand. 50 Franken hat sie bezahlt. Der Sammelwert für solche Teddys ist 10-mal höher. Ach, erzählen Sie mir nichts von Sammlern. Einmal kriegst du für ein scheußliches Spielzeugauto 1000 Franken und eine Woche später will kein Mensch 5 Franken dafür bezahlen. Sammler ticken nicht richtig. Hier in Ihrem Laden tickt es auch nicht richtig. Ich sehe mich als Schrotthändler. Ich kaufe alles, egal in welchem Zustand es ist. Vieles verschenke ich an Kinderheime zum Beispiel. Und ab und zu kann ich etwas teuer verkaufen. Und von diesem ab und zu lebe ich. Und es frustet Sie nicht, wenn mal ein teures Stück für wenig Geld durch Ihre Hände geht? Weg ist weg. Was soll ich mich darüber aufhalten? Sie sagten, dass alle nach Teddys fragen. Wer außer mir und der Sammlerin noch? Eine Frau, sie rief vor 2 Tagen an, war ganz aufgeregt. Nannte die Frau ihren Namen? Sicher, aber ich habe ihn mir nicht gemerkt. Woher stammte der Teddy? Wem haben Sie ihn abgekauft? Frau Lasko, eine alte Dame, die mir schon ab und zu etwas verkauft hat. Uhren, alter Schmuck, aber nichts Spezielles. Sie trennt sich alle paar Wochen von ein paar Stücken, um ihre Rente aufzubessern. Ich mache ihr einen guten Preis. Das meiste kann ich abschreiben. Vor ein paar Jahren verkaufte sie mir ein paar Münzen. Das war ein gutes Geschäft. Ich will die Frau nicht ausnehmen. Deshalb mache ich ihr auch für Ramsch einen fairen Preis. Er gab mir die Adresse der alten Dame. Ich wartete vergeblich auf ein paar regenfreie Minuten. Eine Taxifahrerin brachte mich vor das Haus der Dame. Es ist soweit. Ich habe das schon vor Jahren prophezeit. Den großen Regen oder den Regierungswechsel in Israel? Es ist eine Tatsache, dass das Wetter verrückt spielt, seit in dieser Stadt Verkehrshindernisse gebaut wurden. Was denn? Die Schwellen sind für den Regen verantwortlich. Sehen Sie, wenn ein Auto schnell unterwegs ist, dann belastet es die Umwelt weniger, als wenn es langsam unterwegs ist. Soweit ich weiß, beweisen alle Untersuchungen das Gegenteil. Ach, das ist nur, weil die Leute nicht mehr richtig denken können. Ein schnell fahrendes Auto belastet die Gegend, durch die es fährt, viel weniger lang als ein langsam fahrendes Auto. Wer im Schritttempo durch eine Wohnstraße fährt, belastet die Wohnstraße viel länger als jemand, der mit 100 Sachen durch eine Wohnstraße fährt. Sie plädieren also dafür, dass die Leute den Wohnstraßen mit 100 Sachen überfahren werden, weil das weniger wehtut, wenn der Wagen ganz schnell und deshalb nur kurz über die Leute fährt. Also wenn es bei mir mal so weit ist, möchte ich, dass es ganz schnell geht. Sie rechnen damit, eines Tages überfahren zu werden. Ich rede vom Sterben. Lieber schnell als langsam. Die Natur, die denkt wie ich. Aber die Verkehrsplaner sorgen dafür, dass die Natur sich rächt. Ich glaube, wir sind da. Ja, das sehe ich selber. Dann steige ich jetzt aus. Ganz schnell, um Ihren Wagen nicht zu stark zu belasten. Immer das Gleiche. Sich lustig machen, statt ein wenig zu denken. Und was ist mit einer Giftwolke? Danke, aber ich rauche nicht. Wenn eine Giftwolke auf Sie zukommt, was ist Ihnen dann lieber? Eine, die mir 200 Sachen über Sie hinwegfegt? Oder eine, die sich wie eine Schnecke bewegt und sie einhüllt, bis sie ersticken. Na, genau so ist es mit dem Verkehr. Man müsste endlich alle Geschwindigkeitsbeschränkungen aufheben. Die Natur würde es uns danken. Aber der Regen kann ihrem Gewerbe nur gut tun. Ich denke an die Natur, an die Menschheit. Ich denke in Zusammenhängen. Und Sie denken nur ans Geld. So ist es. Was kriegen Sie für die Fahrt? Ach, hauen Sie schon ab. Von Leuten wie Ihnen will ich kein Geld. Ich bedankte mich und eilte durch den Regen. Eine Frau kam mir entgegen. Sie senkte ihren Kopf und rannte weg. Ich flüchtete ins Treppenhaus und ging die Holzstufen hoch. Die Tür zu Frau Laskos Wohnung war angelehnt. Unsereins weiß, was das bedeuten kann. Ich ging in die Wohnung und fand Frau Lasko tot auf einer beigen Rekamierliege. Die Polizei suchte nach Fingerabdrücken und ich wartete neben der Badezimmertür auf meinen Lieblingsbeamten. Er rieb sich müde die Augen und aus seinem Rachen wehte mir der Duft einer Billigpizza entgegen. Üble Sache, Maloney. Die Frau wurde mit einem Hammer erschlagen. Vermutlich ein Raubmord. Was aber hat Sie hierher geführt, Maloney? Riechen Sie die Leichen jetzt auch bei Regenwetter? Die Tote hat vor ein paar Tagen einen Teddybär verkauft. Sie sammeln Teddybären? Können Sie sich ein solches Hobby überhaupt leisten, Maloney? Der Sammlerin wurde der Teddy gestohlen. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Als Kind, da sammelte ich Muscheln. Da wir aber nie ans Meer fuhren, wurde meine Sammlung nicht sehr groß. Ich habe mich deshalb auf Schneckenhäuser spezialisiert. Ein Schneckenhaus ist ein Kunstwerk, Maloney. Gibt es einen Hinweis darauf, dass in die Wohnung eingebrochen wurde? Das Türschloss ist intakt. Auch die Fenster sind intakt. Wer steigt schon im dritten Stock durch ein Fenster, wenn die Tür offen steht? Die Tür stand nicht offen. Eine Nachbarin hat uns gesagt, dass Frau Lasko die Tür immer abschloss. Drei Schlösser hat die Frau an der Tür anbringen lassen. Das nützt aber alles nichts, wenn man den Mörder freiwillig öffnet. Sie hat den oder die Täter also vermutlich gekannt. Wissen Sie, diese älteren Menschen sehen und hören nicht mehr gut. Vielleicht hat sie den Mörder mit jemandem verwechselt. Früher waren Mörder oft ungepflegt, trugen Bärte und hatten Narben im Gesicht. Heute sehen sie aus wie alle anderen. Heute sind nur noch Polizisten ungepflegt. Bei uns wird gebaut, Malone. Ich habe in der Nacht kein Auge zugetan. Nachts wird bei Ihnen gebaut. Gilt da der Bau-Niedertarif? Tagsüber wird gebaut. Und nachts feiern die Nachbarn Feste. Die Welt ist aus den Fugen, Malone. Und wer ist die junge Frau im Wohnzimmer? Das ist eine Nachbarin von Frau Lasko. Sie hat die Frau gut gekannt. Sie hilft uns dabei, die Gegenstände zu ermitteln, die gestohlen wurden. Ich sah, wie die Nachbarin ein paar Gegenstände in den großen Taschen ihres Mantels verschwinden ließ. Zwischendurch zeigte sie auf eine kahle Stelle im Wohnzimmer und jammerte über eine Vase, die nicht mehr an ihrem Platz stand. Vor dem Haus wartete ich auf die Nachbarin. Sie wirkte schwer und träge, als sie das Haus verließ. Doch schon bald beschleunigten sich ihre Schritte. Vor einem mir bestens bekannten Trödelladen schaute sie sich um. Ich folgte ihr in den Laden. 200 Bar auf die Hand. Mehr kann ich Ihnen nicht bieten. Und dabei hat sich die Frau solche Mühe gegeben. Na, mischen Sie sich nicht ein, ja? Ich will 500. Das sind schöne Schmuckstücke. Es sind vor allem schön geklaute Schmuckstücke. Diebesgut? Damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin kein Hehler. Na, das ist eine Frechheit. Wer mich des Diebstahls bezichtigt, soll dafür Beweise liefern. Ich war vorhin in der Wohnung der toten Frau Lasko. Frau Lasko ist tot? Ja, hat sich schon jemand um ihre Hinterlassenschaft gekümmert? Allerdings. Diese Frau hier. Naja, Frau Lasko schuldete mir Geld. Ich ging für sie einkaufen. Ich habe ihr aus der Zeitung vorgelesen. Ich habe ihr alles erzählt, was ich über die anderen Nachbarn wusste. Aber sie hat mir nie etwas dafür gegeben, hat mich immer vertröstet, hat gesagt, dass sie mir ein Geschenk machen werde. Ausgenutzt hat sie mich. Und jetzt will ich etwas zurückhaben. 500 sind nicht zu viel für all die Mühe, die ich mir machte. Ich werde die Polizei verständigen. An diesem Schmuck klebt Blut. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich habe lediglich gesagt, dass Frau Lasko tot ist. Von Blut war keine Rede. Mir ist egal, wie blutig Frau Lasko starb. Gehen Sie. Den Schmuck behalte ich. Erzählen Sie mir ein wenig von Frau Lasko. Welche Nachbarn hat die alte Dame sonst noch gut gekannt? Nur sie hat alle ausgenutzt. Jetzt erst wird mir alles klar. Hat die kränkliche alte Frau gespielt. Und in Wirklichkeit ging es ihr hervorragend. Die Leute im Haus halfen ihr, putzten sogar das Treppenhaus für sie. Und wie hat sie es uns Nachbarn gedankt? Überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich sind wir nicht einmal im Testament erwähnt. Frau Lasko war eine hochanständige Dame. Die Sie übers Ohr gehauen haben. Jetzt reicht es. Mein Laden ist für heute geschlossen. Auch für Sie, Frau Steiger. Sie kennen sich. Frau Steiger hat ab und zu kleinere Schmuckstücke und Nippes vorbeigebracht. Und Frau Lasko hat nichts bemerkt. Die waren nicht von Frau Lasko. Meine Mutter, die ist genauso unerträglich. Ruft mich mitten in der Nacht an, weil sie Geräusche hört, muss dann zu ihr fahren und sie quasselt mir stundenlang den Kopf voll mit abenteuerlichen Geschichten. Ich habe ihr immer nur die Dinge weggenommen, die sie sowieso nicht mehr benötigte. Sie bestehlen Ihre Mutter? So etwas würde ich nie tun. Kein Wunder, haben Sie es zu nichts gebracht. Sie verließ uns stampfenden Schrittes. James Heffliger schaute traurig auf sein Gerümpellager und erzählte mir von den guten alten Zeiten, als er noch ehrliche Leute übers Ohr hauen konnte. Ich fuhr zu meiner Klientin, die sich mit ihren Teddys unterhielt. Sie sind alle traurig, weil Mowgli nicht mehr da ist. Die Teddys sehen aber ausgesprochen fröhlich und optimistisch aus. Das ist nur der Schein. Sie sind es gewohnt, uns Menschen zu beglücken. Die dunklen Seiten ihrer Seele offenbaren sie nur mir. Sie sprechen täglich mit ihren Plüschtieren. Jeder Teddy hat eine Seele. Man muss nur bis zu ihr vordringen. Vielleicht sollte ein Seelenklempner einmal bis zu ihrer Seele vordringen. Es ist mir egal, ob man mich für verrückt hält. Meine Teddys haben mich noch nie enttäuscht. Sind die Kerle nicht eifersüchtig aufeinander? In ihrem Bett haben doch nie alle gleichzeitig Platz. Eifersüchtig sind nur die Männer. Sind wir Frauen etwa eifersüchtig auf Autos, Computer oder Spielzeugeisenbahnen? Obwohl Männer mehr Zeit mit diesen Dingen verbringen als mit uns Frauen. Aber wenn ich mich mit meinem Teddy unterhalte, hält man mich für verrückt. Wussten Sie, dass Männer ganz zärtlich über ihre Autos reden? Hinter dem Verschwinden von Mowgli scheint mehr zu stecken. Die ehemalige Besitzerin wurde ermordet. Das ist ja schrecklich! Ich hoffe bloß, dass Mowgli nichts geschehen ist. Teddys fürchten sich nicht vor Hammerschlägen. Ich wage gar nicht daran zu denken, was dieses Scheusal mit Mowgli anstellen könnte. Die meisten Teddys wurden in ihrer Kindheit missbraucht. Vielleicht rächen sie sich jetzt an uns Erwachsenen. Indem sie uns den Schädel einschlagen? Das scheint mir eher ein Fall für den Homo sapiens zu sein. Unter unserer Fassade lauert das Tier. Was schauen Sie mich so an? Sie sind nicht mein Typ. Vielleicht bin ich behaart wie ein Bär. Suchen Sie nach Mowgli. Mehr will ich nicht. Ich habe in der Nacht von ihm geträumt. Er hat um Hilfe gerufen. Ich fragte sie nicht, wie der Hilferuf eines Teddybären klang. Als ich zurück in mein Büro fuhr, goss es noch immer in Strömen. Meine Füße schwammen in meinen Schuhen. Es war höchste Zeit für einen wärmenden Tropfen. Der große Regen hatte bereits ganze Landesteile unter Wasser gesetzt. Nichtschwimmern wurde geraten, in höher gelegene Wohnungen zu ziehen, und Weltuntergangspropheten fütterten die Medien mit bösen Orakeln. Ich kämpfte mich mit Schirm und Charme durch die Straßen und landete in dem Haus, in dem man die Leiche einer alten Dame gefunden hatte. Die Tür war auch diesmal nur angelehnt. Ich kann das erklären. Da bin ich aber gespannt. Ich bin ein Nachbar von Frau Lasko. Das habe ich mir beinahe gedacht. In dieser Wohnung hat es Gegenstände, die mir gehören. Zum Beispiel ein Hammer. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Das behaupten alle. Weshalb sind Sie in die Wohnung eingedrungen? Ich wollte mir meinen Pelzmantel zurückholen. Sie haben in der Wohnung von Frau Lasko Ihren Pelz verloren. Sie hat ihn für mich aufbewahrt. Ist Ihr Schrank zu klein oder fürchten Sie sich vor militanten Tierschützern? Sie hat ihn sozusagen in Kommission genommen. Frau Lasko hat mir Geld geliehen. Und den Pelz als Pfand behalten? So ist es. Frau Lasko hat weniger Zins verlangt als die Banken. Und wenn Sie die Zinsen nicht bezahlt hätten, wäre der Pelz bei einem Händler gelandet? So ist es. Frau Lasko hatte viele Kunden. Hat Frau Lasko Buch geführt? Ich glaube schon. In den letzten Monaten ging es ihr aber nicht mehr so gut. Ihr Gedächtnis ließ nach. Manchmal wusste sie nicht mehr, von wem sie welchen Gegenstand beliehen hatte. Es könnte also sein, dass Frau Lasko beliehene Gegenstände verkauft hat, ohne den oder die Besitzerin darüber zu informieren? Leider, ja. Ich befürchte, dass sie auch meinen Pelz verkauft hat. Er ist nicht hier in der Wohnung. Meine Mutter wird mich umbringen, wenn sie das erfährt. Der Pelz gehört Ihrer Mutter? Ja, sie hat ihn mir gegeben, damit ich ihn in die Reinigung bringe. Ich hoffe auf einen milden Winter. Und ich auf einen trockenen Sommer. Aber bei einem milden Winter verlangt meine Mutter nicht nach dem Pelz. Ich werde Lotto spielen. Vielleicht meint es das Schicksal gut mit mir. Und was ist mit dem Geld, das Sie Frau Lasko schulden? Was soll schon damit sein? Ich habe ein neues Auto gekauft. Verkaufen Sie das Auto und schenken Sie Ihrer Mutter einen neuen Pelz. Das geht nicht. Das Auto habe ich auch bereits wieder beliehen. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Vielleicht ist der Pelz ja doch irgendwo in der Wohnung. Er suchte den Pelz und ich suchte nach Frau Laskos Buchhaltung. Nach einer guten Viertelstunde wurden wir beide fündig. Ich fand den Pelz und Herr Lasko fiel über einen Schuhkarton, in dem viele Zettel und auch eine Menge Kies lagen. Gestärkt mit neuen Erkenntnissen wartete ich im Treppenhaus auf die Ankunft von Frau Meier. Herr Wanner wartete ebenfalls. Das ist eine faszinierende Vorstellung. Frau Meier hätte ich nie und nimmer einen Mord zugetraut. Noch ist nichts bewiesen, außer dass Sie in eine fremde Wohnung eingedrungen sind. Wussten Sie, dass nur 10% aller Neuwagen bezahlt sind? Wir leben auf Pump. Frau Lasko hat davon profitiert. Wie viel muss ich Ihnen pumpen, damit Sie in Ihrer Wohnung verschwinden und sich an dem Pelz Ihrer Mutter erfreuen? Einen Tausender könnte ich gut gebrauchen. Das glaube ich Ihnen gerne. Das ist Frau Meier. Verschwinden Sie jetzt, Herr Wanner. Oder möchten Sie das nächste Opfer sein? Sie glauben, dass Frau Meier bewaffnet ist? Er schaute mich ängstlich an und schlich von dannen. Frau Meier kam langsam die Treppe hoch, musterte mich und öffnete ihre Wohnungstüre. Als ich ihr in die Diele folgte, fauchte sie mich an. Was soll das? Ich werde um Hilfe schreien. Ich werde die Polizei verständigen. Das werden Sie nicht tun. Und weshalb nicht? Weil es in Ihrer Wohnung nach Teddybär riecht. Was wollen Sie? Sind Sie... Ich bin Privatdetektiv. Meine Klientin kann ohne den übelriechenden Bären nicht schlafen. Teddy gehört mir. Sie haben ihn an Frau Lasko verkauft oder verpfändet. Blödsinn. Sie hat ihn lediglich für mich aufbewahrt. Aufbewahrt? Wozu? Ich war im Ausland. Sie waren im Knast. 3 Monate. Wegen Betäubungsmitteldelikten. Na und? Das kann jedem mal passieren. Weshalb suchten Sie ein sicheres Plätzchen für den Teddy? Naja, weil... damit er sich nicht einsam fühlt. Eine rührende Geschichte. Könnte es sein, dass der Teddy einen dicken Bauch hatte? Wenn Sie schon alles wissen, weshalb fragen Sie so blöd? Weil ein Geständnis mehr wert ist, wenn es im Mund der Täterin formuliert wird. Ich wollte das alles nicht. Sie haben Frau Lasko erschlagen. Ich wollte es nicht. Ich bin ausgerastet, bin durchgedreht, total durchgedreht. Als Sie erfuhren, dass Frau Lasko den Teddy verkauft hatte. Nein, so war es nicht. Ich ging zu ihr, wollte den Teddy wiederhaben. Sie sagte, sie hätte ihn verkauft. Ich ging zu diesem Händler, er nannte mir die Adresse der Käuferin, habe ihm einen Hunderter dafür gegeben, bin in die Wohnung eingestiegen und habe den Teddy zurückgeholt. Aber das war nicht mehr mein Teddy. Jemand hat ihn ausgenommen. Was hatten Sie in seinem Bauch versteckt? Heroin oder Kokain? Kokain. Ich war verzweifelt. Da rief mich die Frau Lasko an. Sie bot mir einen Deal an. Sie wollte Geld für das Kokain. Sie hat es entdeckt und jetzt wollte sie Geld dafür, diese alte Vettel. Sie sagte zu mir, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Das kann man ändern, sagte ich. Und dann ist es auch schon geschehen. Der Hammer lag in der Wohnung von Frau Lasko. Nein, den nahm ich mit. Sie hatten von Anfang an vor, Frau Lasko zu erschlagen. Ich war wütend. Und ich hatte etwas genommen. Oh, war ich wütend. Sie ging ins Wohnzimmer und überreichte mir den Teddy. Mowgli sah ziemlich mitgenommen aus. Meine Klientin fiel mir um den Hals, als ich ihr Mowgli zurückbrachte. Weiter ging sie nicht. Frau Meier stellte sich der Polizei und der große Regen nahm kein Ende. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Teddybär, 3. und letzter Teil.